Ja. Yeah. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr fangt Sachen an, bekommt sie nicht zu Ende. Und denkt euch jedes Mal, ihr macht's nächstes Mal besser. Und es passiert einfach nichts. So ging's mir auch und ich hoffe, das kriege ich irgendwie in den Griff. Tränen laufen, meine Wangen herunter. Es hat mich schon lang nicht mehr gewundert, warum ich nicht spür, wenn ich darüber nachdenk. Dem Ziel nachrennen und mich beklage, wenn es niemand gibt, der zu mir hält, meinen Mut hier hält, sich einfach zu mir stellt und sagt, dein Weg war der richtige. Du hast einen Fehler gemacht, aber das meiste richtig. Ey, du lernst, wir lernen, alle sind darüber glücklich. Doch ich stehe da, bin traurig, denn ich hab das Glück nicht. Es nützt nichts, es ist der Abend, morgen ist ein neuer Tag. Am Morgen ist der Tag, den ich zu bereuen hab, wenn ich zu den Leuten sag, heute ist nicht mein Freudentag. Steht es niemand, also keiner unter diesen Leuten da, weil ich in meiner Welt lebe und sie in ihrer. Ich geb zu, in eurer Welt wäre ich viel lieber. Ich strebe nach einem richtigen Leben und dir entfernt von diesem Planeten, wo ich nicht die Seele verliere, mich nicht vor Essen versteck, um es vor der Liebe, um mich jeden Tag sag, ich will nur noch heute leben. Ich strebe nach einem richtigen Leben und dir entfernt von diesem Planeten, wo ich nicht die Seele verliere, mich nicht vor Essen versteck, um es vor der Liebe, um mich jeden Tag sag, ich will nur noch heute leben. Mein Blut kocht, wodurch es immer dünner wird. Meine Seele ist geschockt und das bekümmert mich. Es hat sich so viel geändert und alles wegen mir. Und alle diese fiesen Fallen liegen hier direkt bei mir. Müsste ich mein Herz beschreiben, wäre es ein Stein, der mich weiter in die Tiefe zieht, damit ich weiterfall. Hab mich entfernt von allem Guten und eingeschlossen. Meine alten Zeitgenossen total mit Neid begossen. Hab sie verloren und nie wieder gefunden. Manchmal kommt es mir so vor, als wären sie verschwunden. Will noch mehr erkunden, hab mit ihnen mehr verbunden. Deshalb ist der Vers gelungen und aus Wert gesungen. Sie glauben nicht an das, was ich gesehen hab. Sie können sich nicht vorstellen, was ich für ein Leben hab, weil ich meiner Welt leb und sie in ihrer. Ich geb zu, in eurer Welt wäre ich viel lieber. Ich strebe nach einem richtigen Leben und ihr entfernt von diesem Planeten, wo ich nicht die Seele verliere, mich nicht vor Ängsten versteck, um es vor der Liebe und nicht jeden Tag sag, ich will nur noch heute leben. Ich strebe nach einem richtigen Leben und ihr entfernt von diesem Planeten, wo ich nicht die Seele verliere, mich nicht vor Ängsten versteck, um es Freude lebe und nicht jeden Tag sag, ich will nur noch heute leben.